Hallo, hallo. Mein Name ist Georg Tremmel und ich werde in meinem Podcast über die Band Linkin Park reden. Die Vorgeschichte. Linkin Park wurde im Jahr 1996 unter dem Namen Xero in Agoura Hills in Kalifornien von den Schulkameraden Mike Shinoda, Brad Delson und Rob Burden gegründet. Später stieß der DJ Joe Hahn und Dave Farrell ebenfalls dazu. Die Gruppe aus Studenten und ehemaligen Schulkameraden lernte über Delson, Vice President der Warner Music Group, Jeff Blue, und über ihn ebenso den späteren Frontman Chester Bennington, der früher in der Post-Grunge-Band Grey Days als Sänger agierte, kennen. Nach den ersten Demo-Aufnahmen wurde die Band im Jahre 1999 in Hybrid Theory umbenannt. In dieser Zeit wurden drei Alben veröffentlicht. Die bekannten Songs We One Step Closer, Paper Cut, Crawling, In the End Pushing Me Away wurde Forgotten enthielt. Ab 2002. Im Jahr 2002 veröffentlichte die Band das Album Reanimation, welches beinahe ein komplettes Remix-Album des ersten Albums war. Im darauffolgenden Jahr 2003 wurde das Album Meteoria veröffentlicht, welches bekannte Songs wie Numb, Breaking the Habit, Faint oder Somewhere I Belong enthielt. Im Jahre 2006 nahm die Band mit dem Produzent Rick Rubin das Album Minutes to Midnight auf, welches etwas vom alten Nu-Metal-Stil abweichen sollte und sich mehr in die Richtung des Alternative Rocks bewegen sollte. Es erschien im Jahre 2007 und enthielt Songs wie What I've Done, Given Up, No More Sorrow, oder Shadow of the Day. In Minutes to Midnight gibt es auch eine Menge von politischen Referenzen. Die Texte in diesem Album waren erstmals mit politischen Inhalten wie mit den Liedern Hands Held High, was damals eine Kritik an der amerikanischen Kriegspolitik darstellen sollte, ebenso The Little Things Give You Away, was das fehlerhafte Verhalten der Regierung während der Hurricane Katrina Katastrophe kritisieren sollte, ebenso No More Sorrow, was eine direkte Kritik an George W. Bush selbst sein sollte. Im Jahre 2011 veröffentlichte Linkin Park das Album A Thousand Suns, welches im weiteren Verlauf Songs wie The Catalyst oder Waiting for the End enthielt. Im Jahre 2012 wurde das Album Living Things veröffentlicht, welches weitere Songs wie zum Beispiel Lost in the Echo, Burn It Down oder Castle of Glass enthielt. Anfang 2016 gab die Band bekannt, dass man an einem weiteren Studioalbum arbeitete. Dieses Lied sollte den Song One More Light als Leadsingle featuren und es wurde eine große Tour geplant. Das Album wurde am 19. Mai 2017 veröffentlicht. Am 20. Juli 2017 wurde dann der Leadsingle der Band Chester Bennington tot aufgefunden. Aufgrund dieser Ereignisse wurde die Tour zum Album One More Light damit abgebrochen. Dieses Ereignis löste weltweit Schock, Trauer und Bestürzung aus. Nach den Ereignissen von 2017 wurde bekannt gegeben, dass aufgrund der Vorfälle die Zukunft der Band ungewiss ist. Nach einer 6-jährigen ungewissen Zukunft feierte die Band anschließend ihr Comeback im Jahre 2023. Im Herbst 2023 wurde Emily Armstrong und Colin Britton als Bandmitglieder aufgenommen. Im September 2024 wurde das erste offizielle Konzert in neuer Besetzung abgehalten. Am 15. November 2024 wurde das neue Album From Zero mit der Leadsingle The Emptiness Machine released. Die Band ist mit über 170 Millionen verkauften Toneinheiten eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten und ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Danke für eure Aufmerksamkeit.